Erster, du solltest erscheinen wie ein Feuer, das trockenes Holz entzündet und Wasser zum Kochen bringt, damit deine Feinde deinen Namen erkennen und alle Völker vor dir zittern. Zweiter, wenn du früher wunderbare Taten vollbracht hast, mit denen wir nicht gerechnet haben, bist du herabgekommen, so dass sogar die Berge vor dir schwankten. Dritter, seit langer Zeit hat niemand von einem anderen Gott gehört oder gesehen, der so mächtig für die Menschen handelt, die geduldig auf ihn warten. Vierter, du bist den Menschen freundlich begegnet, die gerne das Richtige getan haben und die sich stets an deine Wege erinnerten. Fünfter, wir sind alle unrein geworden, und selbst unsere guten Taten wirken wie schmutzige Kleidung, weshalb wir wie Blätter verwelken und unsere Sünden uns wie der Wind wegtragen. Sechster, es gab niemanden mehr, der zu dir betete oder versuchte, an dir festzuhalten, weil du dich vor uns versteckt und uns unseren eigenen Sünden überlassen hast. Siebter, aber jetzt, Herr, bist du doch unser Vater, denn wir sind wie Ton und du bist der Töpfer, der uns alle mit seinen Händen gemacht hat. Achter, sei bitte nicht zu zornig auf uns und erinnere dich nicht ewig an unsere Schuld, sondern sieh uns an, weil wir alle dein Volk sind. Neunter, deine heiligen Städte sind nun verlassen wie eine Wüste, denn sowohl Zion als auch Jerusalem sind völlig zerstört und einsam. Zehnter, unser schöner und heiliger Tempel, in dem unsere Vorfahren dich gelobt haben, wurde durch Feuer zerstört, so dass alle unsere Schätze nur noch Trümmer sind. Elfter, kannst du dich angesichts dieser Dinge immer noch zurückhalten, Herr, während du schweigst und uns so schwer leiden lässt?